angeschlossen sind die Sender des Protektorats Böhmen und Mähren, die Sender des Generalgouvernements, die Sender Brüssel 2, Kurzweil und Luxemburg, sowie der ungarische und der slowakische Rundfunk. Soeben erhalten wir aus dem Führerhauptquartier eine Meldung von größter geschichtlicher Bedeutung. Die Meldung hat folgenden Wortlaut. Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt. Am 22. Juni 18.50 Uhr deutscher Sommerzeit wurde im Walde von Compiègne der deutsch-französische Waffenstillstand. Die Unterzeichnung nahmen vor. Auf deutscher Seite als Beauftragter des Führers und obersten Befehlshabers der Wehrmacht, der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht, Generaloberst Keitel. Auf französischer Seite als Beauftragter der französischen Regierung, General Hunziker. Eine Einstellung der Feindseligkeiten ist damit noch nicht verbunden. Sie erfolgt vielmehr erst 6 Stunden, nachdem die italienische Regierung dem deutschen Oberkommando der Wehrmacht den Abschluss des italienisch-französischen Waffenstillstandsvertrages mitgeteilt haben wird. Soweit die Meldung aus dem Führerhauptquartier. In dieser geschichtlichen Stunde macht sich der Großdeutsche Rundfunk zum Dolmetsch des ganzen deutschen Volkes, wenn er dieser Meldung nur die Worte hinzufügt: Wir danken unserem Führer.